WDR 5 Erlebte Geschichten. Josef Vilsmaier ist ein leidenschaftlicher Filmemacher. Bei seinen Filmen arbeitet er als Kameramann, Regisseur und Produzent und wenn ihn ein Stoff packt, lässt er ihn nicht mehr los. Vilsmaier, 1939 in München geboren, hat am dortigen Konservatorium Klavier studiert, um Musiker zu werden. Er ist Taxi gefahren und hat Bettwäsche verkauft. Dann arbeitete er sich nach einer Feinmechanikerlehre mühsam vom Materialassistenten zum Kameramann hoch. Regisseur wurde er mit Ende 40 eher zufällig, als er die ländliche Gegend besuchte, in der er aufgewachsen ist und dort den Roman Herbstmilch entdeckte. Dieses Buch, in dem so viel von seiner eigenen Kindheit steckte, musste er einfach verfilmen. Seine Frau Dana Wawrowa spielte in dem Überraschungserfolg, wie in den meisten darauffolgenden Filmen, die Hauptrolle. Ich bin geboren am 24.01.1939. Meine Mutter kommt aus Unterfranken und mein Vater kommt aus dem Rottal, Niederbayern. Und wir haben mütterlicherseits und väterlicherseits zwei kleine Höfe gehabt, so mit 5, 6 Kühen und ein paar Schweine und ein paar Hühner. Und mein Vater war unter den 4 Brüdern, war der Einzige, der nicht zum Militär musste. Er war beim Militär, wurde aber dann abgestellt als Flugzeugmotorenbauer bei BMW. Und ich bin im Rottal aufgewachsen, ich bin in Franken aufgewachsen. Der Hauptwohnsitz war München, aber während der Kriegsereignisse hat man mich, also mein Vater hat mich meistens immer mitgenommen. Das war Hebertsfelden, liegt zwischen Pfarrkirchen und Eckenfelden im Rottal. Und da sind wir im Monat einmal mit dem Fahrrad, ich war hinten drauf gesessen, da waren keine Fuß, wo man die Füße draufstellt, die Beine sind so runtergehangen. Vorne war so ein Haselnussstecken mit einem Koffer. Und da sind wir dann in der Früh losgefahren, das waren 137 Kilometer. Und wenn ich da jetzt also im Nachhinein so denke, die Fahrräder, die wahnsinnig schwer gingen, war das eine große Leistung von meinem Vater, muss ich sagen. Und dann war ich natürlich immer monatelang bei meiner Oma und Opa väterlicherseits im Rottal. Also während der Reisen mit dem Fahrrad darunter waren ja schon die Tiefflieger unterwegs. Also die Strecke war immer ziemlich nah an der Bahnlinie. Und das waren Tiefflieger, die dann halt immer die Bahn bombardiert haben. Und dann sind wir vom Fahrrad runter. Und neben der Straße war meistens immer so ein Graben. Da sind wir dann drin gegangen. Und da wusste ich die Angriffe und habe das auch gehört. Und wenn das wieder vorbei war, sind wir wieder aufs Fahrrad aufgestiegen und dann weitergefahren. Ich weiß natürlich auch von München. Ich bin am Pullacher Platz in München. Das ist in der Nähe vom Münchner Tierpark. Bin ich ja aufgewachsen. Und da habe ich eine Tante, die mich sozusagen aufgezogen hat, so einigermaßen. Und da musste ich immer am Tisch liegen, nachts. Da kam ja immer dann die Meldung im Radio. Da kam erst einmal der Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck im Radio. Und dann kam die Ansage, feindliche Bomber über Braunschweig Richtung Süden. Und dann bin ich am Tisch gelegen, angezogen, immer nachts. Und dann ging es los sofort in die Bunker. Und wir mussten ziemlich weit, das war ein Hochbunker, da oben in der Wolfratshauser Straße in München, mussten so eine halbe Stunde gehen, auch über den Berg hoch. Und da war dann nicht mehr viel Zeit, bis die Bomber dann gekommen sind. Und vor dem Pullacher Platz war ein kleiner Bunker, wo man halt schnell, wenn ein Angriff war, dann sind sie zu spät aus dem Haus raus, der war, sagen wir, so ungefähr für 10 bis 15 Personen ausgerichtet. Und da weiß ich noch, wo mein Vater da war, da sind wir nicht mehr in den Hochbunker gekommen und mussten in den unteren Bunker, also rein. Und da ist eine Bombe rein. Und die ist zum Glück oder Unglück für die anderen, ist die irgendwie schräg reingekommen. Ich saß links von meinem Vater und weiter vorne hat es 2 Tote gegeben. Also der Bunker war zerstört. Das war 44 sowas, da war ich schon 5. Also ich habe das mitgekriegt. Aber was eigentlich das Schlimme, wenn ich so nachdenke, war, dass durch die täglichen Angriffe dann, oder wir sind ja fast jeden Tag in den Bunker gerannt, und dann, wie es gekracht hat und so, überall und so, habe ich da keine Angst nicht gehabt. Also es war ganz seltsam. Damals, ich habe mich daran gewöhnt. Ich wollte mal Musiker werden und war 9 Jahre am Konservatorium. Das war 56 sowas. Zur Musik bin ich gekommen, ich war im Internat mit 10 Jahren. Das war ein Internat, das in der Nähe von Augsburg heißt Grunertshofen. Grunertshofen ist ein Landschulheim. Hat früher geheißen, glaube ich, Erziehungsanstalt. Oder wie auch immer. So. Und da in diesem Heim, da waren Franziskanerinnen, Schwestern. Und da ist eine Schwester gekommen aus Mallersburg, die hieß Schwester Flaviana. Und die Schwester Flaviana hat die Orgel gespielt in unserer kleinen Kirche. Und hat in ihrem Zimmer ein Klavier gehabt. Und die Schwester hat mir so gut gefallen. Die war ja nicht geschminkt, man hat ja nur das Gesicht gesehen. Und ich weiß dann später, die war so ungefähr 25, ein wunderschönes Gesicht gehabt. Und dann habe ich mir an die rangemacht, im Sinne als Kind, ob ich die Blumen gießen darf, ob ich irgendwie Hilfsdienste oder irgendwie. Und das hat der Schwester gefallen und da habe ich einfach mal so einen ungeheuren Zugang gekriegt. Der war nicht jetzt irgendwie von Mann zu Frau oder was, das war einfach, ich habe die verehrt. Naja, und dann habe ich das Klavier gesehen und dann hat die immer geübt, was sie dann auf der Orgel spielt und so. Und dann habe ich bei ihr Klavier gelernt. Und danach bin ich aufs Konservatorium. Nein, am Konservatorium aufgenommen zu werden, war nicht schwierig, weil ich konnte damals, da war ich glaube ich 15, und da konnte ich schon sehr gut spielen. Weil ich war dann sehr eifrig, ich habe nicht ein Klavier gehabt. In ihrem Zimmer habe ich auch geübt. Und darum bin ich natürlich sehr gut weitergekommen, weil alleine das Zimmer von ihr hat mir schon so viel gegeben. Und die war nett und dann durfte ich den Blasbalg treten auf der Orgel und dann durfte ich dann oben auf der Kanzel, nicht auf der Kanzel, wo der Pfarrer ist, sondern oben, wo die Orgel ist, Empore, war ich der Vorbeter. Nach Heim Grunertshofen habe ich eine Lehre begonnen, weil meine Eltern konnten mich nicht studieren lassen, die haben das Geld nicht gehabt und so. Und da habe ich dann mit 14 Feinmechaniker-Lehre angefangen. Da habe ich 3,5 Jahre gelernt, da habe ich eine Prüfung gemacht. Und dann war ich ja weiterhin bei Ari, bis ich war 20, das war 58 oder 59, bin ich gegangen von Ari. Und da habe ich gedacht, jetzt musst du aber ein bisschen leben auch. Dann habe ich Taxiführerschein gemacht, bin ich Taxi gefahren in München. Ich habe das immer abgelöst. Ich habe Freitag, Samstag, Sonntag am Abend immer gespielt, Musik gemacht. Im Petit Fleur, das ist da unten am Hofbräuhaus, wilde Kneipe, zwielichtig. Und da waren dann so Vorhänge drin. Und da war um 1 Uhr war oder 12 Uhr war der Polizeistunde und so. Da hat der zugesperrt und haben am besten verdient, weil die ganzen, die noch da waren, die haben ihre Vorhänge zugemacht und so. Und dann ging er wieder da 20 Mark raus, da wieder 30. Und da haben wir eigentlich in die 3 Stunden, wo wir nach 12 Uhr gespielt haben, haben wir das meiste verdient. Musik, Taxifahren. Und dann habe ich noch was gemacht. Dann habe ich Bettwäsche verkauft. Da habe ich Bettwäsche. Also ich bin ja aufgewachsen 1945, wir waren ja ausgebombt am Bullhaarplatz. Da ist eine Brandbombe, wir haben im 3. Stock gewohnt, eine Brandbombe ins Schlafzimmer meiner Eltern. Und dann haben wir eine Wohnung zugewiesen bekommen am Herkommerplatz für 4 Parteien. Und da klingelt's, meine Mutter schickt mich davor und sagt, mach du auf. Und da steht ein Mann mit einem Hut, mit einem Bart, eine Frau, am Kopf größer und ein kleines Kind. Das war die Familie Hilsenrath. So, und dieser Philipp Hilsenrath hat dann am Goetheplatz eine Textilgroßhandlung aufgemacht. Die hieß Hilsenrath und Zimmenstein. Und dann habe ich zum Philipp gesagt, Philipp, ich könnte doch, da ist die Irisette Buntwäsche aufgekommen. Ganz neue Bettwäsche, farbig, haben wir damals nicht gekannt. Und dann haben wir von seiner Firma, habe ich da bei so einem alten Rekord gehabt, da habe ich meinen Kofferraum, die Rücksitze rausgemacht und da habe ich Wäschepakete. Ein Kopfkissen, ein Blimot, ein Leintuch oder Doppelt. Also immer so Pakete. Und dann bin ich verlangfahren. Mit meinem Ding Richtung Schwaben. Und in Füssen habe ich einmal an einem Tag, 1959 oder 60, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, an einem Tag 1450 oder 40 Mark verdient. An einem Tag. Da hätte ich mir damals 1000 Quadratmeter Grundstück in Grünwald kaufen können. Was habe ich gemacht? Es war Sommer, bin ich ins Schwimmbad gegangen und dann waren da Mädels und da waren Jungs und so und ich habe die alle eingeladen zu Wiener, zu Eis und ich bin da glaube ich eine Woche oder 2 Wochen gegangen, habe dann nichts mehr gearbeitet und habe eigentlich nur, und der Kreis wurde immer größer. Ich habe zum Schluss 20, 30 waren über meine Decke rüber und habe das ganze Geld wieder verbraucht. Also die Dana Wawrowa war als erstes meine Frau und war also meistens auch meine Hauptdarstellerin. in Herbstmilch, in Ramadama, in Stalingrad, in Schlafes Bruder hat sehr große Rolle gespielt und in Comedian Harmonists. Also ich habe die Danner habe ich kennengelernt bei Ein Stück Himmel. Das war der zweite Teil in Prag. Und das hat sich einfach so ergeben und das wurde halt immer stärker, die Zuneigung. Und damals war nur der eiserne Vorhang und die Danner konnte ja dann nicht einfach so ausreisen. War Tschechin, in Prag geboren und da war die Danner schon schwanger. Und dann haben wir sie über die Botschaft, also wir haben von Ärzten, muss man die halt ein bisschen austricksen, also was man da jetzt alles macht, und dass sie ausreisen durfte. Ja? Jedenfalls ist die Danner halt hier gewesen und wie die Janina auf die Welt kam, war es ja so, wir waren auf der Wiesn am Oktoberfest und die Janina ist ja 3 Wochen früher gekommen, das haben wir ja nicht gewusst, wann. Und die Danner, der ging es nicht so gut und dann habe ich sie in der Taxi gebracht und da ist sie nach Hause gefahren. Und ich bin von der Wiesn bin ich noch woanders hingegangen, aber sie hat gesagt, alles okay, mit Freunden. Ja, und da kam nachts um 12 Uhr Anruf von meinem Freund Gernot, die Danner suchte ich halt überall. Also es war soweit, von Samstag auf Sonntag in der Nacht. Und dann bin ich nach Hause gefahren mit dem Taxi und da war die Danner schon unten auf der Straße gestanden. Und dann sind wir großartig im Krankenhaus und so. Und dann hat mir der Arzt eröffnet, ja, habe einen Kaiserschnitt und so, ist ja nicht versichert und so, ich muss das alles selber zahlen. Konnte gar nicht. Da sind so Summen im Raum gewesen von 30.000 Mark und so. Und da bin ich gleich erschrocken. Ja, und dann habe ich nachts, bin nach Hause und dann habe ich nachts den Pförtner vom Rathaus angerufen, um 3 in der Früh. Und dann habe ich gesagt, Sie müssen mir jetzt helfen, ich muss heiraten. Ich habe aber vor 2 Wochen, sagen wir, die ganzen Papiere von uns lagen in der Au, in der, ich weiß nicht, wie die Stelle heißt, weil wir wollten eine Woche später standesamtlich heiraten. Weil wir gesagt haben, okay, kommt dann und dann ungefähr, dass das alles seine Ordnung hat. Tschechische Staatsbürgerin, ich hätte erst einmal um mein Kind kämpfen müssen. Und dann sagt der Pförtner zu mir, waren Sie auf der Wiesn? Nachts um 3. Dann habe ich gesagt, ja, habe ich gesagt, ich war schon auf der Wiesn, habe einiges getrunken, habe ich gesagt. Aber ich bin total nüchtern und alles, was ich sage, ich schwöre Ihnen, das stimmt. Ich muss heute in der Früh heiraten. Weil die Ärzte haben nämlich, wie ich gegangen bin, haben gesagt, das Kind kommt Vormittag auf die Welt. Dann hat er gesagt, okay, legen Sie einen ins Bett wieder, ich melde mich. Dann hat er sich gemeldet, um 4:30 sowas. Und dann musste bei so einer Nottrauung müssen da 2 Standesbeamte sein. Und da hat ein Standesbeamte irgendwo vom Starnberger See und einen Standesbeamten vom Ammersee, also ein bisschen weit draußen. Dann hat er organisieren müssen, in das Standesamt, irgendwer in seinem Chef in der Früh um 5, der einen Schlüssel hat, der die Papiere, die hier da lagen, mitbringt. Und ein Feuerwehrauto ist ausgerückt, nicht die große Feuerwehr, sondern der PKW, der rote, und hat die Standesbeamten eingefangen. Und ich war wie einer, der im Asyl geschlafen hat in der Früh. Ich habe alte Hosen, zerrissene Hosen gehabt, barfuß, ein Hemd und so, nur vor lauter Ding, dass ich da rechtzeitig rauskomme. Ich fahre mit dem Taxi raus und dann kommt die Feuerwehr gerade daher. Dürr hieß er, der Standesbeamte. Und der steigt aus und er fragt mich, glaube ich, wo der Kreißsaal 5 ist. Dann habe ich gesagt, da muss ich jetzt hin. Dann bleibt er stehen, Mund offen. Dann sagt er, sind Sie vielleicht der Vater? Habe ich gesagt, ja, so stotternd, der bin ich. Haben Sie ja da schon mal im Spiegel angeschaut, wie Sie ausschauen? Also jedenfalls, gut, da rein. Deiner lag schon in den Wehen. Und dann hat er immer, vor uns hat er immer gesagt, wollen Sie den, er hat meinen Namen gar nicht mehr gewusst, wollen Sie den Josef als Mann? Und dann wieder ihre Wehen, konnte das gar nicht aussprechen. Das war 5 oder 6 Mal, der hat schon geschwitzt. Er hat gesagt, ich kann jetzt nicht mehr, wir machen das jetzt alles draußen. Ich unterschreibe alles, hat er gesagt. Also, Kind kam 35 Minuten nach der Trauung auf die Welt. Das war eine knappe Ding und so. Und das war natürlich, wie andere Leute heiraten und fahren ins Gebirge oder machen eine schöne Hochzeitsfeier und so. Das haben wir nur Verhau gehabt. Aber der Verhau, das war das Schöne. Also was da so alles war. Ich habe dann ein Haus gemietet, ich habe selber gestrichen, vom Krankenhaus abgeholt mit dem Ding und alles, völlig kein Geld gehabt und gar nichts und so. Alles selber gemacht. Ausgeschaltet, mit dem Maler, habe dieselbe Hosen wieder angehabt und so. Wir haben dann später oft gesprochen drüber, über unsere Hochzeit. Es war 86. Also der Hochzeitstag und der Geburtstag von der Janina. Ich komme ja von der Kamera, ich bin 1961 in die Bavaria eingetreten, so als Kaffeeholer, als Materialassistent. Dann waren wir halt irgendwie nach einem Jahr waren wir der Assistent an der dritten Kamera, der Assistent an der zweiten, an der ersten, dann der Schwenker an der dritten, an der zweiten, an der ersten. Und nach genau 11 Jahren durfte ich den ersten Film als Kameramann machen. Und dann war das einfach nicht mehr aufzuhalten. Dann habe ich dann für die Bavaria dann, ja, in meiner Zeit ja bestimmt über 200 Fernsehfilme gemacht. Und dann habe ich 1985, da habe ich mal so einen Bandscheibenvorfall gehabt und nach einem Jahr, wo ich mich fast nicht mehr rühren konnte, habe ich mich in Ulm operieren lassen. Gut, und dann kam ich da raus und dann bin ich in Reha und dann bin ich nach Griesbach gefahren, ist auch im Rottal in der Nähe von meinen Großeltern. Und ich fahre da runter und sehe, ich habe die ganzen Felder gekannt. Ich bin ja mit der Bauernsfamilie sehr großen, die oberhalb von uns lagen. Die hießen Simmerlbauer. Das waren, glaube ich, 8 Kinder oder was. Und mit denen bin ich aufgewachsen sozusagen. Das war ein riesen Bauernhof und da durfte ich immer mitgehen mit Pferde, mit Ochsen, noch mit Holzpflug und so. Und das hat mir riesen Spaß gemacht und Kartoffelklauben und Kartoffelkäfer suchen und alles. Also so richtig, war richtig in das bäuerliche Leben, ja, war ich mit eingeschlossen. Und das sind heute noch meine Wurzeln. Das war eigentlich, obwohl es Nachkriegszeit war oder während der Kriegszeit, einer meiner schönsten Zeiten waren. Und wo ich dann runterfahre nach Griesbach zur bisschen Erholung und so, habe ich gesehen, dass eine von meinen Freunden auf dem Acker gerade ackert. Und dann bin ich dorthin gefahren und da haben wir geredet, wir haben uns jahrelang nicht mehr gesehen gehabt und so. Und dann sagt sie, weißt du eigentlich, da gibt es eine Bäuerin, die wohnt gleich da drüben in Schönau. Und die hat ein Buch geschrieben, Herbstmilch. Und da kommt euer Hund, der Spitz, wir haben einen Spitz gehabt, mein Großvater, der hieß Schockerl. Und da kommt in dem Buch, kommt euer Hund vor. Und da habe ich gar nicht gewusst, Herbstmilch, ich wusste, was Herbstmilch ist, Herbstmilchsuppe. Ja, das war so einmal Leute essen. Und dann bin ich nach Griesbach gefahren, das war am Freitagabend. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich mir das Buch kaufen. Und dann habe ich überall rumgefragt und so, und da war das Buch ausverkauft. Und dann bin ich nach Passau gefahren, das ist ungefähr 50 Kilometer weg, nach Passau gefahren, habe das Buch gefunden, bin wieder nach Griesbach zurück, am Abend in mein Bett, um 6 Uhr, und dann habe ich das Buch gelesen. Und dann war das Buch so, dass ich alle meine Kindheit erlebt habe, auf dem Land. Natürlich nicht in der Form von Anna Wimschneider, dass sie als 8-Jährige noch 6 Geschwister ernähren musste, weil die Mutter gestorben ist. Und dann habe ich mir ein Telefonbuch genommen und ins Telefonbuch habe ich geblättert, Wimschneider. Und da hat es etliche gegeben, weiß ich nicht mehr, 15, 20 oder weiß ich nicht mehr. Und der zweite war schon der 6er im Lotto. Und dann sagt er, Albert Wimschneider, sage ich, sind Sie der Mann von Frau Wimschneider, die das Buch geschrieben hat? Dann sagt er, kleine Pause, ja, was willst du denn? Ja, ich hätte gerne, ich fahre morgen wieder nach München zurück am Samstag, ich wäre ganz gerne bei euch vorbeigekommen. Ja, was willst du denn? Ja, das kann ich jetzt am Telefon alles nicht sagen, das ist zu schwierig. Und ich würde gerne vorbeikommen und hätte ein paar Fragen und ich habe das Buch gelesen, das Buch gefällt mir und so. Und dann war sofort wie aus der Pistole geschossen, dann bist du aber um 10:30 da. Weil um 11 Uhr essen wir Mittag. Und dann war ich dann dort pünktlich um 10:30. Dann hat es Mittagessen gegeben. Und dann haben wir die auch nicht mehr losgelassen. Dann hat es am Nachmittag hat's einen Kaffee gegeben mit Rohrnudeln. Also bin ich bis um 7 Uhr geblieben. Und dann habe ich denen offenbart, dass ich da wahnsinnig gerne einen Film draus machen würde. Dann haben sie den tot gelacht. Die haben ja gar nicht gewusst, was ein Film ist. Ja, ich konnte doch gar nicht spielen, hat sie gesagt, die Anna. Nein, habe ich gesagt, Anna, du musst ja auch gar nicht spielen, da müsst man eine suchen, die dich verkörpert. Weil du bist ja jetzt auch schon fast 70 und du kannst ja gar nicht mehr deine Kinder und deine Jugend spielen. Aha, so ist es. Ja gut, also wenn du meinst, dann bin ich zurückgefahren am Abend, bin am Montag in den Piper Verlag gefahren und habe gesagt, ob die Rechte frei werden. Und was kosten die? Und dann war die Ansage 100.000 Mark. Die habe ich aber nicht gehabt. Also bin erst einmal erschrocken, furchtbar. Jedenfalls, ich habe dann Schulden gemacht und habe mir die Rechte gekauft. Und ich wollte das unbedingt machen. Ganz wurscht wie, das wäre meine erste Arbeit als Regisseur und als Kameramann. Ich habe selber die Kamera auch gemacht, also bei Herbst mich. Ich habe das ja selber produziert. Und den Film wollte ich unbedingt machen. Ich wollte keinen anderen machen. Also das ist mir so wirklich untergekommen. Es war ein reiner Zufall. Ich habe nicht vorgehabt, dass ich jetzt einen Film mache. Weil mir ging es als Kameramann hervorragend. Habe tolle Projekte gehabt und so. Und dann kam auf einmal das am Feld. Es ist am Feld entstanden, dass da eine Bäuerin gibt, die das Buch geschrieben hat. Da habe ich das gelesen. Und das war dann vom Blitz getroffen, weil es meine Kindheit war. Und war halt dann ein Riesenerfolg. Man muss halt bloß immer schauen, welche Themen man hat und so. Die meisten Themen waren ja nicht von irgendjemand, die meisten Themen waren ja von mir selber. Also Herbstmilch war von mir selber, Ramadama war von mir selber. Das sind alles Kindheitserlebnisse gewesen. Stalingrad kann man auch sagen, Kindheitserlebnis. Und mein Vater hat das Glück gehabt, dass er weder in Gefangenschaft war, noch im Krieg war. Während seine drei Brüder, zwei in Stalingrad umgekommen sind und ein Bruder von ihm in Stalingrad am Fuß verloren hat. Das war auch wieder der Punkt, warum ich Stalingrad gemacht habe. So was ich so noch machen möchte. Ich habe einen Film, der heißt Cold Eleanor, gibt es ein super Drehbuch. Und da tue ich mich schwer mit der Finanzierung, kostet ungefähr 10 Millionen. Das ist ein Film, Erster Weltkrieg. Der Cold Eleanor ist ein Berg in Südtirol, der 1916 von den Italienern gesprengt wurde, mit 6.000 Österreichern und Bayern um. Das wäre ein Film, aber das wäre dann bestimmt mein letzter. Also den würde ich gerne machen, aber der wird dann so anstrengend wie kein Film, den ich bisher gemacht habe. Ich habe schon ein paar anstrengende Filme gemacht. Ich war zum Beispiel Stalingrad, war auch sehr anstrengend, wo ich durch einen Unfall mit Filmbüchsen im Dezember am Nikolaustag von Prag nach München gefahren bin, habe mich überschlagen mit dem Auto und habe mir einen Rückenwirbel gebrochen. Ich bin nicht in die Reha gegangen, bin mit dem Stahlkorsett wieder nach 3 Wochen an den Drehort. Ich habe dann noch auch beim letzten Zug, wo ich aus 5 Metern vom Kran gestürzt bin. Also habe ich natürlich immer Probleme im Rücken, aber okay, mache ein bisschen Sport und so. Nein, wenn man Cold Eleanor würde ich mir locker zutrauen. Weil erst einmal, ich kenne die Berge, bin ja mit Reinhard Besser auch bis auf 6.100 Meter ohne Sauerstoff gestiegen. Da war ich 70. Also das war schon okay. Ich habe Feuer, weil mir das Spaß macht, total. Und irgendwas werde ich schon noch aufreißen, wo ich nur einmal, ich muss einmal was ganz Großes machen. Und wenn es mit 1.000 Kompassen ist oder wie immer. Ich mag ja sowas. Ich mag so ganz große Sachen, wo du Kompassen hast, 10 Maskenbildner und das alles so dirigieren. Das macht mir Spaß. Mein erster Film ist am Feld entstanden, sagt Josef Vilsmaier, Kameramann und Regisseur, heute in der WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten, eine Sendung von Christian Gojenich. In den Bereich Film führen auch die erlebten Geschichten am kommenden Sonntag. Dann erzählt Deutschlands älteste Synchronsprecherin Johanna Penski, die 90 Jahre alt wird. Sonntag wie üblich um 18.05 Uhr und um 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.